Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Hier ist die Elite. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite, das Labazin. Wir blicken zurück auf das Jahr 2025 und sind jetzt im Wonnemonat Mai angelangt. An meiner Seite ist der Aushilfsjedi. Ich bin das Zeilenende. Glück auf. Grüß Gottle. Wir befinden uns mitten im Jahr 2025, sind schon einigermaßen depressiv und wollen das noch weiter steigern. Mit welchem Datum tun wir das, lieber Aushilfsjedi? Bei mir ist es der 21. und 22. Mai. Dann biete ich den 6. Mai und ich darf hier passend zu meiner Anmoderation wieder anmoderieren. Wenig überraschend, Berlin, 6. Mai 2025. Noch weniger überraschend, Friedrich Merz. Und am allerwenigsten überraschend, er wird mal wieder nur Zweiter und diesmal bei der Wahl des Bundeskanzlers. Und damit wird er endlich mal Erster, das müssen wir ja auch festhalten. Er ist nämlich der erste Bundeskanzler, der erst im zweiten Wahlgang gewählt wird. Und er ist auch der erste Bundeskanzler, der an diesem Tag dank der Linken gewählt werden konnte. Immerhin hat er aber zwei Wahlgänge weniger gebraucht als der Papst. Der wurde erst am 8. Mai gewählt. Wir können also zukünftig sagen, wir haben einen Kanzler, für den wir weniger Wahlgänge gebraucht haben als für den chilenisch-US-amerikanischen Papst. Ich glaube, es war Chile. Ich bin ihm nicht zu nahe treten. Irgendwas in Südamerika jedenfalls. Naja, ich glaube, der Papst ist im 4. Ja, ja. Zwei Wahlgänge weniger. Friedrich Merz 2, Papst 4. Naja, nee, ich glaube, das ist im 4. Das ist aber am 3. Tag gewesen, weil du, oder? Nee, warte mal. Es war jedenfalls der. Wild am 1. Am 1. ist, glaube ich, eines. Es war jedenfalls der 8. Mai, das habe ich für dich nachrecherchiert. Naja, aber man wählt, glaube ich, morgens einmal. Man wählt, hockt sich abends zusammen, wählt einmal, merkt, man ist da noch ganz weit entfernt. Dann wählt man morgens zweimal. Und dann wählt man, glaube ich, am Nachmittag und dann hatten die quasi beim D schon einen D und haben sie gedacht, pff, warum nicht mal ein Ami? Ja, genau. Ich denke, hätten wir uns auch sagen können, warum nicht mal ein Ami? Ja gut, wir haben jetzt Friedrich Merz bekommen. Aber wie gesagt, nur im zweiten Wahlgang. Also das zieht sich auch irgendwie so durch seine Karriere durch, ne? Also da ist er schon Kanzler und dann ist er da auch wieder nur Zweiter. Naja, aber immerhin, das darf man nicht vergessen, er hätte an dem Tag ja auch nochmal einen gar keinen zweiten Wahlgang haben können. Ja, genau, deshalb ist er ja auch passieren können. Genau, deshalb ist er ja doppelter Erster, andererseits auch, ne? Der erste Bundeskanzler, der erst im zweiten Wahlgang gewählt wurde und der erste Bundeskanzler, der am 6. Mai nur dank Unterstützung der Linken gewählt werden konnte. Ja, ja, aber ich will doch drauf aus, also man hätte quasi ein Machtvakuum haben können und dieses Argument, dass Deutschland mal ohne Führung ist. Ich verstehe das bis heute nicht, dass man sagt, naja gut, dann hat man halt mal einfach zwei Tage keinen Kanzler. Ja, die Weltgeschichte, da verzeiht das nicht. Doch, warum eigentlich nicht? Was auch gar nicht korrekt ist, weil Olaf Scholz einfach weiter geschäftsführend im Amt gewesen wäre, wie es die entsprechende Ordnung vorsieht. Also Olaf Scholz war ja sowieso 4 Jahre quasi nur geschäftsführend im Amt. Das muss man ja. Der war doch gar nicht so lange. Ja, so fast 4 Jahre, sagte ich ja. Ja, aber das, also ich meine, der hat ja nicht wirklich gekanzlert, der hat ja meistens geschlumpft und das kann man auch nur geschäftsführende Bundeskanzlerei nennen. So ehrlich muss man sich machen. Aber ja, also Friedrich Merz und Heidi Reichenegg quasi jetzt Best Friends Forever. Wer hätte es gedacht? Naja, er hat ja vor allem, man muss ja dazu sagen, das hat ja nur deswegen funktioniert, weil die miteinander telefoniert haben irgendwie. Also irgendwer hatte eine Nummer von irgendeinem Linken und hat mit denen telefoniert. Die sind ja nicht aufeinander zugegangen im Parlament und haben gesagt, ey, Leute, kommt mal kurz rüber. Ja, nein, nicht so weit zur AfD. Ihr dürft ruhig nur in der Mitte. Wir kommen euch auch einen Schritt entgegen. Ja. Wir treffen uns einfach in der Mitte. Wir treffen uns quasi da, wo die Mitte im Parlament ist. Also, keine Ahnung, die Grünen. Mhm. Ja, ja. Also Friedrich Merz sagt ja, er hat ja im Januar schon gesagt, unabhängig davon, wer ihm zustimmt. Das hat er jetzt ja bewiesen, tatsächlich. Es gibt aber gewisse graduelle, mit der AfD redet man, mit der Linken redet man nicht. Das ist für mich der perfekte Beweis dafür, dass das mit der Hufeisentheorie gar nicht stimmt, weil die Linken sind viel schlimmer. Ja. Weißt du, was es auch als erstes zum ersten Mal gab in diesem Jahr? Letztes Jahr da? Bestimmt. Fallen mir ganz viele Sachen ein, aber so spontan habe ich nichts. Die Abkürzung lautet MAJ. Also nicht militärischer Abschirmdienst, also MAD, sondern MAJ. Was könnte hinter MAJ stecken? Militante andere Jugendliche. Muiku Awado Japan. Gesundheit. Der Music Award Japan, also der japanische Music Award. Mhm. Der wurde letztes Jahr zum ersten Mal ausgetragen oder verliehen. Und ja. Das ist sowas wie die MTV Music Awards, nur von Japan. Oder ist das mehr so nee, der ESC? Das ist sowas wie der Echo wahrscheinlich. Okay. Also das ist sowas wie der Echo, da wird tatsächlich in verschiedenen Kategorien einfach verliehen. Album des Jahres, Lied des Jahres, Künstler des Jahres, Newcomer des Jahres, Top Global Hit from Japan und Best Song Asia. Das sind die Hauptpreise in diesen, die es dort gab. Okay. Und der wurde zum ersten Mal verliehen. Genau, der wurde zum allerersten Mal verliehen am 22. Mai und am 21. Mai wurden auch noch die Nebenkategorien vergeben. Also sie haben tatsächlich sogar zwei Termine draus gemacht, das muss man mal dazu sagen. Also der Echo wurde, glaube ich, nur an einem Tag verliehen und war schon hochgradig einfach nur noch Blödsinn irgendwann. Deswegen hat man ja witzigerweise auch abgeschafft. Ich wollte also gerade fragen, ob es den noch gibt. Nein, der ist nur noch Schall und Rauch und ein Echo seiner selbst. Oh. Es ist, oder um es anders auszudrücken, er ist lost in the echoes. Schön. Ja, also die Japaner haben jetzt einen Musikwettbewerb eingeführt, einen Musik-Award eingeführt, um die japanische, Musikkultur so ein bisschen zu fördern, zu feiern, zu würdigen. Mhm. Ja. Cool. Also, als ich es gelesen habe, dachte ich auch so, Ich dachte eigentlich einfach nur, jedes Land hat seine Awards und wenn die keinen Sinn mehr ergeben haben, haben sie die abgeschafft und haben gesagt, pff, gut, dann ist halt so, spielt keine Rolle. Ich dachte so, nach dem Krieg reist, du kennst doch das Guinness-Buch. Ja. Und das Guinness-Buch reist ja überall hin und sagt, hey, wollt ihr nicht als Unternehmen vielleicht einen Rekord machen? Das wäre ja auch gut für euer Image. Könnt ihr ja so ein bisschen PR machen, dann steht ihr auch als Unternehmen im Guinness-Buch, keine Ahnung. Der deutsche, das Bundeskanzleramt steht zum Beispiel vielleicht im Guinness-Buch der Rekorde als die Gruppe von Menschen, die es geschafft hat, eine Aktentasche mit den Zähnen sich hin und her zu reichen oder sowas, keine Ahnung, die längste Strecke, eine Aktentasche mit den Zähnen zu befördern oder sowas. Oder eine Aktentasche möglichst zielgenau auf eine Couch zu werfen. In, keine Ahnung, 1000 Versuchen haben sie es 999 Mal geschafft und einmal nicht, da hat sie der Olaf gefangen, um einfach diesen Rekord noch so ein bisschen erreichbar und überbietbar zu machen. Mhm. Oder sowas. Klingt gut. Ja. Und dementsprechend, ja, ich glaube, steht eine große Zukunft bevor. Hat irgendjemand gewonnen, den man kennt? Ich habe nicht nach den Preisregeln geschaut. Ich habe tatsächlich, ja. Aber ich kann dazu noch sagen, das kann ich noch sagen. Und ich glaube, da ist halt nach dem Krieg ist irgendwo so eine Truppe Vertriebler durch die Gegend gereist und hat quasi gesagt, hey, wir würden euch hier so einen Musikwettbewerb andrehen. Wollt ihr nicht einen Musikwettbewerb? Das ist gut für eure Förderung von eurer lokalen Kultur. Und alle haben dann gesagt, ja, klar, machen wir doch. Und in Deutschland hat man dann halt, ja, wir brauchen dann mal, was könnte man denn an Musikpreisen in Deutschland vergeben? Den Tusch! Nee, ein Tusch ist irgendwie. Den Busch. Echo. Den Push. Den Busch. Zu links wahrscheinlich. Ja. Nee, danke. Okay. Also wie gesagt, ich hab nicht nachgeschaut, wer gewonnen hat. Das überlasse ich allen da draußen, wenn sie Interesse daran haben, zu wissen, wer das Ding gewonnen hat, aber Fakt ist auf alle Fälle, es gab eine Erstverleihung. Übrigens, nicht in meinem Jahresrückblick, vielleicht in deinem, dann warne mich, aber es gab ja mehrere Erstverleihungen 2025. Unter anderem wurde auch der FIFA-Friedenspreis neu vergeben. Ich überlasse es jetzt jedem Menschen da draußen, selbst über den Sinn oder Unsinn nachzudenken, welcher dieser Preise, also der Music Award Japan oder der Friedenspreis der FIFA, welcher davon sinnvoller vergeben werden kann? Ich sag mal so, wir haben den Friedenspreis der FIFA nicht gewonnen, obwohl wir hier sehr viel für Völkerverständigung und Fußball tun in diesem Podcast und von daher ist das an mir vorbeigelaufen. Bist du bereit? Übrigens, ich hab noch einen. Weißt du, welcher Preis übrigens auch vergeben wurde? Der nicht. Pioneer Award der Bayerischen Akademie der Wissenschaft. Ich finde, also man könnte ja einen Pionierpreis vergeben, aber einen Pioneer Award, den kann eigentlich nur einer gewinnen. Eine Firma namens Pioneer. Wahrscheinlich. Und was die mit bayerischer Wissenschaft zu tun haben, ich habe keine Ahnung. Aber wir erwarten ja nicht viel von Bayern, außer dass sie irgendwie viel Geld verbrauchen. Diesem Sinne. Ja. Die jungen Pioniere hätten sich über ihren Preis gefreut. Und wir schauen mal, was der Juni so bringt. Genau, und in diesem Sinne, seid ihr bereit für einen Preis? Immer bereit. Allzeit. Tschüss. Bayreuth. Tschüss.